Gut, wir machen weiter. Sucht euch wieder euren Platz. Zweite Stunde beginnt. Ich habe keine Glocke da, mit der ich bimmeln kann, aber ihr hört mich. Das können wir auch noch machen irgendwann, Schulglocke. Ja. Eine Kuhglocke. Halleluja. Preist den Herrn. Zweite Stunde und gleichzeitig fünfte Stunde, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, zum Thema Leben im Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, Leben im Geist. Leben im Geist. Weißt du, ein dauerhaftes Leben in der Herrlichkeit Gottes ist nur möglich, wenn du dauerhaft im Geist lebst. Weil wie viele von euch wissen, dass die Herrlichkeit Gottes Geist ist? Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist keine natürliche Substanz, sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine geistliche Substanz. Die Herrlichkeit Gottes ist auch kein natürlicher Lebensraum, sondern sie ist ein geistlicher Lebensraum. Das heißt nicht, dass sie deswegen weniger real wäre. Im Gegenteil, ich glaube, sie ist sogar noch realer als der natürliche Lebensraum, weil der natürliche Lebensraum ist vergänglich, aber die Herrlichkeit Gottes ist ewig. Das heißt, sie bleibt, sie ist immer dieselbe, sie ist immer die gleiche Substanz. Das heißt, sie ist definitiv noch realer als alles, was du mit deinen fünf Sinnen für real hältst, aber sie ist eben Geist. Das heißt, um dauerhaft auf der Ebene der Herrlichkeit zu leben, und das ist ja unser Ziel, deswegen heißen wir ja Glory Life Schule, eine Herrlichkeitslebensschule. Es geht also darum, dauerhaft auf der Ebene der Herrlichkeit zu Hause zu sein. Damit es möglich ist, kann es nicht anders gehen, als dass du lernst, dauerhaft auf der Ebene des Geistes zu leben. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du dauerhaft die Herrlichkeit Gottes erleben kannst und in der Herrlichkeit Gottes leben kannst. Kannst du sehen? Halleluja. Ja, 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es dazu, das unterstreicht es, da sagt Paulus, was kein Auge gesehen, ja, also kein natürliches Auge, was kein Ohr gehört hat, kein natürliches Ohr, und was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann sagt er weiter, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Sag mal, durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und Vers 12 sagt er dann weiter, wir aber haben nicht den Geist empfangen, es gibt ja verschiedene Geister, ja. Wir haben nicht den Geist empfangen, nämlich den Geist der Welt empfangen, sondern wir haben den Geist empfangen, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das heißt mit anderen Worten, die Dinge der Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Und dann sagt er weiter, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ich meine, wie oft da Geist vorkommt, allein in diesen Versen, wenn wir sagen, die Leute, ihr redet zu viel von Geist, aber schau mal, wie viel Paulus von Geist geredet hat, da geistert es nur so in diesen Versen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und da geht es gleich weiter. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Amen. Mit anderen Worten, du hast den Geist, der aus Gott ist, du hast den Heiligen Geist in deinem Geist. Wenn du durch Jesus von Neuem geboren bist, dann bist du ein Geist aus Gott geboren. Ja? Du bist ein geistliches Wesen aus Gott geboren, ein Geist aus Gott. Sag mal, ich bin ein Geist aus Gott. Das war deine Bestimmung vor Grundlegung der Welt. Als Gott dich auf diese Erde geschickt hat, hat er dich als ein Geist aus sich selber in diese Welt geschickt. Er hat dich in diesen irdischen Mutterleib hineingeschickt. Er hat dich in diese Stofflichkeit hineingeschickt. Er hat deinen Geist verbunden mit diesen Zellen des Embryos. Er hat deinen Geist verbunden mit dem Natürlichen. Aber dein ursprüngliches Wesen, deine ursprüngliche Herkunft ist ein Geist aus Gott. In dem Moment, wo du unter den Sündenfall kommst, stirbt dieser Geist für Gott, ja, weil durch die Sünde Adams, da kannst du gar nichts machen, allein in dem Moment, wo du reinkommst in diese Welt, in den Embryo, stirbt bereits dein menschlicher Geist für Gott. Und er kann nur durch einen wieder erweckt werden, und zwar durch Jesus. Amen. Aber wenn Jesus ihn erweckt hat, dann bist du wieder dieser ursprüngliche Geist aus Gott. Halleluja. Worum es jetzt also nur noch gehen muss, ist, dass dieser Geist, der aus Gott ist, der du bist, der dein eigentliches Wesen ist, der in diesem Körper lebt und der gleichzeitig noch mit einer Seele zu tun hat, die auch in diesem Körper lebt, ja, dass dieser Geist die Oberhand gewinnt über deine Seele und über deinen Körper. Das heißt mit anderen Worten, dass dieser von neuem geborene Geist hervorgebracht wird vor allem anderen. Die meisten Erziehungsmaßnahmen der Welt zielen darauf ab, deine Seele und deinen Körper hervorzubringen. Ja? In der Schule, dein Verstand wird erzogen, hervorgebracht, ja? Intellekt, je nachdem in welcher Schulart du warst. Gymnasium wird der Intellekt noch mehr betont als in anderen. In anderen wird vielleicht auch noch Gefühl ein bisschen stärker betont oder der Körper, ja, mit Sport und so weiter. Das sind alles Dinge, wo der natürliche Mensch hervorgebracht wird. Amen. Das Ziel Gottes aber, jetzt wo du von neuem geboren bist, das primäre Ziel ist, und das andere ist ja auch gut und wichtig, und es ist ja gut, dass du eine gut erzogene Seele hast und dass du einen fitten Körper hast, das ist ja auch wichtig, ja. Du solltest deinen Körper auch pflegen und auch fit halten und nicht nur sagen, ja, ich bin ja Geist, also was interessiert mich mein Körper? Nein, dein Geist soll ja möglichst lange in deinem Körper wohnen können. Der Punkt ist tatsächlich, dass der Geist sich an den Körper dahingehend gebunden hat, dass er zurück zu Gott geht in dem Moment, wo dein Körper stirbt. Deswegen solltest du deinen Körper gut behandeln, weil wenn der stirbt, muss dein Geist gehen. Amen. Also dein Geist hat dann keine Wahl mehr. Da kann ich sagen, okay, ich bin Geist und stehe über dem Körper, also ich bleibe einfach. Das geht dann nicht mehr. Das ist vorbei. Okay? Deswegen ist wichtig, dass du deinen Körper hegst und pflegst. Ja? Nicht in götzendienerischen Art und Weise, dass du dich nur noch um deinen Körper kümmerst und hier und da und... verstehst du? Übermäßig, jetzt sage ich jetzt mal, Petrus sagt es an einer Stelle, euer Schmuck sei nicht der äußere Mensch in erster Linie, sondern der innere, der verborgene Mensch des Herzens. Und da zielt er genau darauf ab, nämlich auf das Hervorkommen des Geistes. Darum geht's. Der Geist muss hervorgebracht werden. Und wenn der Geist hervorgebracht wird, dann kommen, und da habe ich das letzte Mal auch schon drüber ein bisschen gesprochen, dann kommen zwei Dinge in erster Linie hervor. Als erstes sind die Gaben des Geistes, werden dann hervorgebracht. Ja. Die Gaben des Geistes, Geschenke Gottes, die Gott einfach zuteilt und die Gott Menschen gibt, die Söhnen gibt, ja, um in seinem Reich zu dienen. Wir hatten schon mal vor ein paar Monaten, haben wir schon mal ausführlich auch darüber gesprochen. Die Gaben des Geistes werden geschenkt, aber sie können auch trainiert werden. Ja. Gaben des Geistes können trainiert werden. Durch geistliche Aktivierung, durch geistliche Leitung können Gaben des Geistes aktiviert, trainiert, verstärkt, auch gezogen werden. Das heißt, du bist nicht festgelegt, so nach dem Motto, ja, als ich mich bekehrt habe, da hatte ich die Gabe, habe ich die Gabe bei mir festgestellt und noch die Gabe, also das sind alle Gaben, die ich habe. Nein, du kannst dein Gabenspektrum erweitern durch Training, durch Hunger danach, durch Glauben, indem du dir Dinge ziehst, indem du dich inspirieren lässt und so weiter. Dein Gabenspektrum kann sich erweitern. Also die Gaben des Geistes ist ein wichtiger Punkt. Sag mal, die Gaben des Geistes sind wichtig. Ja? Warum sind die wichtig? Weil ohne die Gaben des Geistes gibt es in manchen Situationen einfach nicht den geistlichen Durchschlag, den es braucht, um in dieser Welt Unglauben in Glauben zu verwandeln, um in dieser Welt Wunder hervorzubringen, damit die Menschen glauben können, um in dieser Welt einfach Durchbrüche zu bewirken. Die Gaben des Geistes sind wie Tools, die bestimmte Dinge durchbrechen, die ohne diese Tools nicht gehen. Du kannst es damit vergleichen, wie mit zum Beispiel, du hast eine Schraube, was weiß ich, die Schraube ist total festgezogen. Ja? Du kannst jetzt mit deinem Finger versuchen, die Schraube wieder aufzudrehen. Wenn die ein bisschen fest ist, dann kriegst du die nicht auf. Ja? Hast du aber einen Schraubenzieher oder so einen Schlüssel, was auch immer du halt brauchst, das entsprechende Werkzeug, plötzlich, wumm, ist ganz einfach und das Ding ist offen. Amen. So sind die Gaben des Geistes. Manche Dinge kriegst du nicht auf ohne die Gaben des Geistes. Und deswegen sind sie wichtig. Gleichzeitig, was auch genauso wichtig ist auf der anderen Seite, sind zweitens die Früchte des Geistes. Amen. Die Früchte des Geistes sind von ihrer ganzen Grundkonstitution her wieder etwas anders. Sie sind nämlich so, dass sie nicht einfach plopp da sind, sondern sie wachsen, ja, so wie eben Früchte wachsen. Wie wachsen sie? Sie wachsen, indem der geistliche Mensch hervorkommt. Das heißt, man könnte so sagen, wenn du alle Gaben des Geistes hast, aber keine Frucht hervorkommt, ja, dann bist du wie, ich sag mal, nehmen wir das Beispiel mit den Werkzeugen. Sag mal, du bist Klempner von Beruf, hast bestimmte Werkzeuge. Dann bist du wie der perfekte Klempner, der genau weiß, welche Schraube er drehen muss, damit das und das repariert ist. Aber keiner will dich bei sich zu Hause haben, weil du dich einfach unmöglich benimmst. Verstehst du? Du bist mit einem Schraubenzieher wie der Elefant im Porzellanladen. Ja? Amen. Die Früchte des Geistes machen den Charakter des Sohnes Gottes aus. Und weißt du, man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, die Gaben des Geistes sind gar nicht so wichtig, sondern die Früchte, Hauptsache an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, an den Früchten werden wir sie erkennen, wird man den Geist erkennen, der hervorkommt. Und trotzdem, die Früchte ohne die Gaben, ja, haben wenig Durchschlag in bestimmten Situationen. Ja, weil es nützt ja auch nichts, wenn du den allerfreundlichsten Klempner hast, der zu dir nach Hause kommt und sagt, oh, wunderbar und oh, so schön und toll, ja. Aber er kriegt keine Schraube gebacken, verstehst du? Er kriegt keine Schraube reingedreht oder rausgedreht oder was auch immer. Ja? Dann sagst du auch, ja, sie sind wirklich total freundlich und nett, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Verstehst du? Und so ist es, wenn du Früchte ohne Gaben hast. Und genauso ist es so, wenn du Gaben ohne Früchte hast, dann hast du eben jemand, der halt perfekt klemmt, dann kann aber sich so unmöglich verhält, dass trotzdem keiner zu ihm kommen will. Amen. Ist ja so, oder nimm einen Arzt als Beispiel. Ja? Leute kommen oft zu einem Arzt gar nicht deswegen, in erster Linie auch natürlich. Das sind immer zwei Dinge wichtig, wenn du zum Arzt gehst. Wenn du Vertrauen haben willst zu einem Arzt, sind immer zwei Dinge wichtig. Erstens seine Persönlichkeit und zweitens seine Kompetenz. Das sind die zwei Dinge. Wenn er nicht kompetent ist, kann er noch so freundlich sein. Aber wenn er total kompetent ist, aber total unmöglich drauf ist, dann gehst du auch nicht so gern hin. Also mit anderen Worten, ohne die Früchte des Geistes wird dein geistlicher Dienst auf die Dauer nicht die Auswirkungen haben, trotz aller Gaben, ja, weil einfach nicht viel davon übrig bleibt sozusagen. Ja, das sagen dann halt die Leute, ja gut, ist schön, dass du mir die Schraube reingedreht hast, aber geh mit Gott, aber geh. Ja. Danke fürs Gespräch. Das ist okay. Ja. Versteht ihr? Halleluja. Deswegen also, es geht immer darum, wenn deine geistliche Persönlichkeit insgesamt, so wie er ist, sind wir in dieser Welt, ja? Wenn insgesamt diese Realität von Jesus in dir hervorkommt, kommt immer beides hervor, die Gaben und die Früchte. Und das ist auch das Ziel unserer Schule. Die Gaben sollen aktiviert werden und werden aktiviert und kommen hervor. Und gleichzeitig soll deine geistliche Persönlichkeit hervorgebracht werden. Das heißt, dein geistlicher, neuer Mensch soll die Oberhand gewinnen über deine alten, fleischlichen Regungen, wie man so schön sagt. Ja? Preist den Herrn. Amen. Hast du das verstanden? Halleluja. Bist du da dabei? Sag mal, ich will die Gaben und ich will die Früchte. Ich will die Früchte und ich will die Gaben. Halleluja. Also, wie, da haben wir das letzte Mal schon angefangen und auch das vorletzte Mal habe ich schon ein paar Sachen dazu gesagt. Wie bringen wir unseren Geist hervor? Ja, und da möchte ich dir heute Abend einfach auch ein paar praktische Tipps noch geben, die du vielleicht auch, wir haben ja jetzt dann die Weihnachtspause, 2 Wochen keine Glory Life Schule, ja, sehr traurig, aber wahr. Nein, aber du hast in der Zeit die Gelegenheit, du steigst ja deswegen nicht aus dem geistlichen Training aus oder aus dem geistlichen Wachstum, sondern im Gegenteil, du hast vielleicht an den Feiertagen hast du viel Zeit, um einige der Dinge, die ich dir jetzt heute Abend gebe, so ein paar Tipps einfach, die, sagen wir mal, wie so Bewässerung sind für dein geistliches Wachstum, die dir helfen können, wirklich deinen inneren Menschen hervorzubringen, wo du das einfach auch dann praktizieren kannst. Ja? Okay, also, ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Grundhelfer bei deinem Hervorkommen als geistliche Persönlichkeit sind immer der Heilige Geist und das Wort Gottes. Ja? Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ja? Das Wort Gottes richtet sozusagen deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wollen. Ja? Es richtet es aus. Alles, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, ja, das erkennst du sofort als nicht zu dir gehörig an, als geistlicher Mensch. Ja? Ein geistlicher Mensch sagt nie, ja, ich bin halt einfach ein ungeduldiger Mensch oder so. Sprich sowas nie. Du sprichst die Lüge über dir. Wenn du ein neugeborener Sohn bist, bist du kein ungeduldiger Mensch, sondern du bist ein Geist aus Gott und die Frucht des Geistes ist Geduld. Amen. Das heißt, deine Seele hat vielleicht noch die ein oder andere Ungeduld drin sitzen oder vielleicht auch noch ein paar Geister der Ungeduld, die irgendwann mal springen müssen dann. Aber du selber, verstehst du, du musst immer das von deiner Identität her sehen. Das geistliche Wachstum geht immer von der Identität aus. Ja? Also sprich dir nie das Falsche, was deine Identität angeht. Sag nie, ich bin halt nicht so der, oder ich bin halt eher so der Zweifler. Ich meine, entweder bist du ein Gläubiger oder du bist ein Zweifler. Ich weiß noch, vor Jahren, da gab es mal so einen Slogan, da haben wir da mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet und da hatten die plötzlich so ein Projekt und es hieß dann irgendwie, war dann so eine bestimmte Art von Gottesdienst und da hieß dann als Untertitel, dieser Gottesdienst ist für Zweifler und andere gute Christen. Und dann dachte ich, irgendwas geht hier durcheinander, dachte ich. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich meine, entweder du bist ein Zweifler oder du bist ein Gläubiger und ich weiß jetzt nicht, wie man ein guter Christ sein kann, wenn man kein Gläubiger ist. Also, wie soll das gehen? Die Frage ist ja, was ist deine geistliche Identität? Vielleicht zweifelt deine Seele noch manchmal. Vielleicht hat dein Verstand manchmal komische Anwandlungen. Aber weißt du, das ist nicht mehr dein neues Sein in Christus. Das musst du verstehen. Du musst von der Identität ausgehen. Gott sieht dich immer von deiner Identität. Astrid hat vorher gesagt, er hat dir jede Fähigkeit gegeben. Das heißt auch mit anderen Worten, er hat dir seine ganze Persönlichkeit im Geist bereits eingepflanzt. Das muss nur noch hervorkommen. Also behinder es nicht, indem du sagst, naja, ich bin halt so, ich bin halt ein Zweifler, ich bin halt ein Ungeduldiger, ich bin halt einfach nicht so ein Freudiger, ich kann mich halt nie freuen. Ja, das war schon immer so, ne? Ich habe mich noch nie freuen können. Ja, weißt du, dann lerne es, deinen Geist hervorzubringen und du wirst feststellen, der Jesus in dir, der da hervorkommt, der kann sich sehr wohl freuen. Sogar viel, der war sogar gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Also er kann sich extrem freuen. Weißt du den Herrn? Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst dich extrem freuen. Weißt du, das macht auch Korrektur so einfach. Verstehst du? Wenn du in der Familie Gottes korrigiert wirst, sprich der Heilige Geist überführt dich, der Heilige Geist, dein Ehepartner überführt dich. Oder der Heilige Geist, dein geistlicher Leiter überführt dich. Ja, der Heilige Geist kann ja durch Menschen wirken. Ja? Das haben wir am Sonntag gehört. Ja? Also wenn der Heilige Geist dich überführt, weil er dich korrigieren will, dann stellt er damit, und das muss dir tief geben, auch alle, die online zuhören, das ist ganz wichtig, dann stellt er nie deine Identität als geliebter, anerkannter, geehrter Sohn oder Tochter Gottes in Frage. Amen. Es geht nie um deine Identität, denn deine Identität, die hast du bereits bekommen, ein für alle Mal, als du Jesus angenommen hast. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Amen. Das heißt, du hast deine Identität. Wenn es was zu korrigieren gibt, dann sind es Dinge in deiner Seele. Ja, manchmal auch vielleicht in deinem Körper. Ja, musst ein bisschen mehr Sport machen, damit einfach die Sehnen wieder ein bisschen besser flutschen oder was auch immer. Ne? Oder die Muskeln oder keine Ahnung. Ja? Oder das Gehirnschmalz oder so, ein bisschen durchspülen. Ja. Ja, durch Gedächtnistraining oder was auch immer. Ja, das sind ja so Dinge, du kannst es trainieren. Aber all diese Dinge setzen immer an deinem äußeren Menschen an. Deine Identität im Geist steht fest. Weißt du, deswegen brauchst du auch nie wieder irgendwie denken oder Angst vor Korrektur zum Beispiel zu haben. Weil du sagst, wenn ich korrigiert werde, dann ist es eigentlich ja nur meine Seele. Ja? Das heißt nicht, dass es deswegen nicht wichtig ist oder so. Ja? Aber du kannst einfach sagen, ja, okay, da wird mir jetzt was rausgehaut aus meiner Seele, was ich eigentlich sowieso nie war. Und das ist eine gute Sache. Amen. Verstehst du? Weil du bist Geist. Und dieser Geist ist aus Gott. Und in diesem Geist wohnt Jesus Christus. Also preis den Herrn. Ja, okay, Seele, verlierst du da wieder ein bisschen Stolz oder ein bisschen, also immer Ungeduld oder ein bisschen Freudlosigkeit oder ein bisschen Lieblosigkeit oder was auch immer. Super. Gute Sache. Freu dich. Amen. Also Jesus hat nicht nur gesagt, freut euch und hüpft, wenn sie alles mögliche Üble und zu Unrecht über euch sagen. Ja? Weil manche Christen sagen, ja, kein Problem, wenn sie mich verfolgen und so, ich juble und hüpfe. Aber was ist, wenn jemand tatsächlich zu Recht was sagt, was vielleicht geändert werden muss? Wie sieht es dann damit aus? Sprich, wenn jemand wirklich einen wunden Punkt in deiner Seele anspricht. Die Sache ist die, ich sag's dir, wie es wirklich ist, du kannst niemandem erzählen, dass du dich im Zweifelsfall freuen wirst und hüpfen, wenn du verfolgt wirst und alles mögliche Üble über dich gesagt wird zu Unrecht, dass du dich darüber freust und hüpfst, wenn du nicht mal freust und hüpfst, wenn zu Recht was korrigiert wird. Verstehst? Weil da muss ja noch viel mehr hüpfen und freuen. Weil du sagst so, Halleluja, jetzt werde ich auch noch frei. Preis den Herrn. Jetzt wird meine Seele wieder verwandelt. Also das ist ganz wichtig. Wirklich diese Grundlage, deine Identität ist Geist. Das haben ganz, ganz viele Christen noch gar nicht verstanden. Also wenn Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich muss es immer wieder sagen, dann spricht er nicht vom Heiligen Geist, sondern er spricht von deinem neuen Geist, von deinem von neuem geborenen Geist. Ja, dieser von neuem geborene Geist ist bereits perfekt gemacht. Du hast bereits die perfekte Identität in Gott. Du hast es bereits. Amen. Und es geht nur noch darum, diese Identität mehr und mehr hervorzubringen. Halleluja. Amen. Haben wir es nicht total gut? Halleluja. Weißt du, wir sind in einer Familie von lauter Perfekten, wo trotzdem ständig unsere Seele überführt, korrigiert, verändert wird und angepasst wird an diese Perfektion. Aber wo nie unsere Identität in Frage gestellt wird. Weißt du, es ist auch immer wichtig, wenn du andere Menschen korrigierst. Ja, und ihr alle, die ihr in dieser Schule seid, seid ja dazu bestimmt, irgendwo auch andere Menschen zu leiten oder andere Menschen zu beeinflussen, also vielleicht auch mal zu korrigieren. Weil es ist immer wichtig, stell nie die Identität der Leute in Frage. Sag nie, du bist ja ein Schlechter. Und bring das auch nicht rüber, verstehst du? Weil sie sind nicht schlecht. Wenn sie Jesus in sich haben, sind sie nicht schlecht. Wenn du jemand in der Welt signalisierst, hey, was willst du eigentlich überhaupt? Du bist ja von vorne bis hinten Sünder, dann ist es sogar richtig. Aber das wäre auch wahrscheinlich nicht die richtige Evangelisationsmethode. Weil sie das meistens nicht einsehen. Aber die Wahrheit wär's. Aber ein Sohn Gottes, der Jesus in sich hat, verstehst du, der ist schon mal per se richtig gestellt. Das heißt, du stellst nie seine Identität in Frage. Du machst es immer deutlich. Ja? Und du glaubst daran, dass der Geist, der in ihm ist, stärker ist als die seelischen ja, Knoten, die noch irgendwo an der einen oder anderen Stelle sind. Amen. Ja, dass letztendlich das Fleisch immer den Kürzeren zieht, wenn der Geist hervorkommt. Das müssen wir glauben. Amen. Und das ist die Basis für das, was ich dir jetzt sage, auch die Tipps, die ich dir gebe, ganz praktisch, um deinen Geist zu stärken. Weil du tust es in dem Glauben, ja, wenn ich meinen Geist stärke, wenn mein Geist hervorkommt, dann ist er am Ende immer stärker als mein Fleisch. Amen. Deswegen, du kannst ja immer diesen Bibelvers, wo es heißt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das nehmen viele dann so als Ausrede und sagen, ja, mein Geist wäre schon willig, aber weißt du, mein Fleisch ist halt schwach. Aber damit signalisierst du ja im Prinzip, dass dein Fleisch stärker ist als dein Geist. Das ist aber die Lüge, das kann ja nicht sein, weil wenn in deinem Geist Jesus wohnt, dann muss ja dein Geist stärker sein als dein Fleisch. Also musst du es andersrum lesen, diesen Vers, und sagen, jawohl, das Fleisch mag schwach sein, aber mein Geist ist willig und der nimmt das Fleisch unter die Füße. Amen. Und der zackt dem Fleisch, wo es lang geht. Amen. Nämlich direkt zum Fleischklopfen, oder? Direkt in die Metzgerei. Also, was hilft dir, dein geistliches Leben hervorzubringen? Ganz, ganz praktisch. Ich habe, glaube ich, vor 14 Tagen habe ich schon mal einen ganz schnell Durchlauf. Ich weiß nicht, ob ich alle Punkte genannt habe, aber so im Schnelldurchlauf ein paar Punkte genannt. Aber heute möchte ich es dir ein bisschen ausführlicher geben, sodass du es auch richtig in dieser Weihnachtszeit richtig praktizieren kannst oder Neujahrszeit oder was auch immer, jetzt jedenfalls in dieser Ferienzeit. Und es einfach auch mal selber damit experimentieren und ausprobieren kannst. Das Erste, was dir wirklich hilft, um deinen geistlichen Menschen zu aktivieren, ist immer Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung. Und zwar Lobpreis und Anbetung, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht im Sinne einfach nur von Lieder singen. Ja? Auch nicht im Sinne von, ich tue jetzt meine Pflicht. Ja? Morgens stehe ich auf, 3 Lieder, jawohl. Stern, auf den ich schaue. Oder so. Ja? Verstehst du? Nicht das Lieder singen, sondern Lobpreis und Anbetung mit dieser Entschiedenheit, wie ich es am Anfang gesagt habe, ganz am Anfang von dem Abend, mit der Entschiedenheit, tatsächlich diesen natürlichen Bereich deiner Seele zu verlassen und in den übernatürlichen Bereich, da wo der Geist Gottes dich übernimmt, hineinzudringen, sage ich mal. hineinzupressen oder wie auch immer du das sagen willst. Verstehst du? Das hat aber nichts mit menschlicher Kraft zu tun, sondern es hat letztendlich was damit zu tun, mit dieser Entschiedenheit, einfach vorwärts zu drängen in diesem Lobpreis und in dieser Anbetung. Egal, wie, was auch immer du dann machst, ob du jubelst oder ob du hohen Lobpreis, High Praise machst oder ob das, weißt du, manchmal ist es die Lautstärke, manchmal ist es aber auch einfach, sich wirklich hineinfallen zu lassen in diesen Lobpreis. Manchmal ist es CD, die du im Hintergrund laufen lässt, wo du weißt, da ist wirklich was Übernatürliches drauf, da ist dieser geistliche Raum drauf, was weiß ich, so wie wir es mal hier gemacht haben in der Schule mit dem Lied Angel Wins von Steve Swans, ne, wo sich einfach dann dieser geistliche Raum, der Engel, verstärkt, ja, und dann hörst du das im Hintergrund und gehst da mit rein. Ja. Was auch immer es bewirkt, der Punkt ist immer der, manche sagen immer, ja, woran merke ich, dass ich in den übernatürlichen Bereich hineingedrungen bin? Die Sache ist immer die, du merkst es normalerweise immer erst hinterher. Es wird dir eigentlich immer erst bewusst, wenn du schon da bist. Ja? Dann wird es dir bewusst, weil es ist wie wenn ein Schalter umgelegt wird. Ja? Es ist wie, ich weiß nicht, ob es ist schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, manche nicken so wissen, deswegen glaube ich, einige wissen, was ich meine, ja? Weil du es schon erlebt hast. Ja? Das ist wie wenn es so knackt an irgendeinem Punkt. Ja? Und plötzlich merkst du, wow, jetzt fließt was, jetzt fließe ich ja. Und im ersten Moment denkst du vielleicht noch, weil dein Verstand noch da ist, wo er vorher war, und du denkst, das ist eigentlich gar nichts anderes, und plötzlich merkst du, wow, ist ja doch alles anders, ja? Weil du über diese Grenze gegangen bist. Ja? Ist diese Grenze, wie ich es vorher vorgelesen habe, 2. Chronik 20, Vers 22, ja, wo diese Lobpreiser vor der Armee vorne dran gegangen sind, und zuerst haben sie einfach Lieder gesungen und der Feind kam näher und plötzlich sind sie in Jubel ausgebrochen und haben so richtig den Herrn gepriesen. Mit anderen Worten, sie haben im Angesicht des Feindes einfach alles vergessen, alles losgelassen, und bumm, in dem Moment war ein übernatürlicher Raum offen, sodass die ganzen Feinde sich alle gegenseitig massakriert haben. Kannst nachlesen. Ja? Ich meine, das ist verrückt. Das waren drei Völker, die sich zusammengetan hatten, um gegen Israel zu kämpfen. Und zuerst haben die einen Stamm massakriert, und dann haben die restlichen zwei, die noch übrig waren, sie auch noch gegenseitig massakriert. Das ist der Hammer. Ja? Aber das passiert in dem Moment, wo dieser übernatürliche Bereich sich freisetzt. In dem Moment flieht der Feind und du hast Freiraum im Geist. Plötzlich kannst du Dinge proklamieren, plötzlich kannst du Dinge singen, plötzlich kannst du Dinge aussprechen, plötzlich bist du kreativ, plötzlich bekommst du Offenbarung, plötzlich fließt es einfach. Wie viele von euch wissen, wovon ich rede? Halleluja. Weißt du, diesen Punkt immer wieder zu erreichen, ja, und das dauert nicht unbedingt lang, weil manche Christen haben ein falsches Konzept und denken, ja, diesen Bereich erreicht man erst, wenn man mindestens 2 Stunden den Herrn gepriesen hat. Ich sag dir, je mehr du entschieden bist, umso schneller geht's. Weißt du, ich erlebe das manchmal, dass ich fange an, den Herrn zu preisen, und dann ist schon da. Verstehst du, das sind nicht unbedingt 5 Lieder, die ich singen muss, sondern das ist einfach schon da. Das manchmal sind es auch völlig unreligiöse Dinge, verstehst du? Manchmal fange ich einfach an, denke, jetzt preise ich den Herrn, aber plötzlich fange ich einfach an zu lachen und schon ist die Herrlichkeit Gottes da. Und dann, ich habe noch nicht mal ein Anbetungslied gesungen. Und der religiöse Geist wird sofort sagen, das geht ja gar nicht. Da gibt es ein Protokoll, 3 Lieder Lobpreis, 2 Lieder Anbetung, 2 Lieder Herrlichkeit, 7 Lieder, aber weißt du, hast nicht immer eine Stunde Zeit, um da hinzukommen. Bevor du morgens zur Arbeit gehst, hast du nicht unbedingt immer eine Stunde Zeit. Aber ich sag dir, du kannst jeden Tag, und jeder von uns sollte eigentlich, wenn du in diesem Herrlichkeitsleben kontinuierlich leben willst, sollte eigentlich sich das zum Ziel setzen, jeden Tag über diese Schwelle zu gehen. Am allerbesten, bevor du irgendwas anderes machst. Das Allerbeste. Also am besten, bevor du aus dem Haus gehst, bevor du irgendwie zur Arbeit gehst, bevor du den Haushalt machst, bevor du irgendwas machst, bevor du lange Gespräche führst, wo dir schon wieder alle möglichen Sachen reingeschossen werden, bevor du deine ganzen Mails liest, die über Nacht gekommen sind oder was auch immer. Verstehst du? Einfach, wumm, rein in den übernatürlichen Bereich. Lobpreis und Anbetung helfen dir. Halleluja. Eine zweite Sache, die dir sehr hilft, ist, ich habe es am Dienstag im Intensivabend, hatten wir diesen Text auch zum Schluss, ich lese es nochmal vor, Philipper 4, Vers 6 bis 7, ja, wo er sagt, oder fang mal an, Vers 4, weil das ist immer so gut, das muss man immer wieder lesen, ne? Freut euch im Herrn alle Zeit, heißt da nämlich, wiederum will ich sagen, freut euch, und dann heißt es, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe, Und dann Vers 6, seid um nichts besorgt. Mit anderen Worten, lasst euch von nichts belasten. Seid von nichts belastet. Ja? Seid um nichts besorgt, sondern wie kann ich bewirken, dass ich nicht belastet werde von etwas? Wie viele von euch haben im Alltag ab und zu mal einen Umstand, der die Gefahr in sich bergen würde, sie zu belasten? Okay, gut. Also was machst du mit dem Umstand? Er sagt ganz einfach, sondern in allem, also in allen Umständen, egal wie der Umstand heißt, egal wie er aussieht, egal wie die Situation aussieht, was tust du? Es sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, um deinen Geist, weil oft ist es so, dass der Geist von der Seele überlagert wird, das haben wir gerade gehabt, der Geist aber soll hervorkommen. Also, wie schaufelst du sozusagen das weg, was von deiner Seele den Geist überlagert? Manchmal musst du einfach jeden einzelnen Stein sozusagen, der es überlagert, oder jede einzelne Decke oder so, die es überlagert, einfach konkret benennen und sagen, so, diesen Umstand, den bringe ich jetzt Gott. Und Vater, ich bitte dich, dass du dich darum kümmerst und dass du da eingreifst und dass du das erledigst. Und hier noch meine Finanzen, die gebe ich dir auch noch in Jesu Namen. Du kümmerst dich drum. Und dann noch mein Kind, das jetzt gerade wieder den blauen Brief gekriegt hat. Du kümmerst dich drum. Oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, blaue Briefe. Früher gab es blaue Briefe, heute sind sie vielleicht rot, keine Ahnung. Aber entscheidend ist der Inhalt. Ja? Also, Diese Sache gebe ich dir auch. Ich bitte dich darum, dass du dich drum kümmerst. Und gleichzeitig sagt er mit Danksagung, also ich danke dir, Vater, dass du dich darum kümmerst. Und damit werfe ich diese Sorge auf dich und für mich ist sie erledigt. Amen. Das nenne ich, sage ich mal, geistliche Hygiene. Verstehst du? Und Nebenprodukt, Gebetserhörung. Amen, weil das Ganze nennt man ja Gebet. Amen. Und alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, du erlebst nicht nur, dass deine Seele frei wird von Dingen, die sie belasten wollen, sondern du erlebst gleichzeitig dann auch nicht sofort, aber dann eben in der Zukunft, wenn du es überprüfen kannst, erlebst du Gebetserhörung. Amen. Also es ist doppelt gut. Das, was hier steht, ist doppelt gut. Erstens ist deine Seele frei, weil es heißt ja dann weiter, wenn du das nämlich tust, wenn du deine Anliegen mit Gebet, Flehen und Danksagung vor Gott kund werden lässt, dann heißt es, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird dann eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Mit anderen Worten, deine Gedanken werden dann frei sein, sich auf Jesus und in Jesus zur Ruhe zu kommen und sich auf ihn auszurichten. Amen. Und das ist ein Kern des Hervorbringens deines inneren geistlichen Menschen. Dass dein äußerer Mensch heruntergefahren wird, deine Gedanken, ich sag mal, wie zusammengeführt werden oder eigentlich werden sie entsorgt, kann man eigentlich sagen, und damit dein eigentliches Denken fokussiert wird nur noch auf diesen einen Punkt, nämlich auf Jesus selber und auf seine Herrlichkeit. Halleluja. Und dann passiert genau das, was ich am Sonntag zitiert habe, 2. Korinther 3, 18, im Anschauen seines Bildes, im Anschauen seiner Herrlichkeit wirst du verwandelt. Amen. Dein Geist kommt hervor, indem du es lernst, dich auf den Geist, auf die Herrlichkeit Gottes, auf Jesus, der ja der Geist ist, der in dir wohnt, ja, auf ihn zu fixieren und all die anderen Dinge zur Seite zu lassen. Amen. Und da gebe ich dir noch einen kleinen Tipp, was dir helfen kann. Nimm dir eine christliche Meditations-CD und bring mit dieser christlichen Meditations-CD deine Gedanken völlig zur Ruhe. Die beste christliche Meditations-CD, die wirklich dafür speziell für diesen Zweck geeignet ist, um deine Gedanken zur Ruhe zu bringen, ist eine CD, ich weiß nicht, man kann sie im Internet noch bestellen, das weiß ich. Ich habe geguckt, ja, man kann sie bei Amazon bestellen, die ist von Peter Robertson, die heißt Rest, die CD. Für mich persönlich, ich meine, jeder mag es anders empfinden. Weißt du, es gibt ja christliche Meditations-CDs, die sind für unterschiedliche Dinge gut. Rest, also wie Ruhe. Ja, es gibt ja unterschiedliche christliche Meditations-CDs. Die eine christliche Meditations-CD ist dafür gut, um in dir das Hören der Stimme Gottes anzuregen. Andere christliche Meditations-CDs sind gut, um dich in diesem übernatürlichen Raum zu inspirieren, in diesem Raum der Herrlichkeit, zum Beispiel Joshua Mills, Spirit Spa oder so. Ja? Das sind solche Dinge, die dich aus dieser Herrlichkeit inspirieren. Da kannst du sehr leicht Worte der Erkenntnis bekommen, übernatürliche Geistesgaben und so weiter. Das ist dafür sehr gut geeignet. Und dann gibt es halt CDs, die sind sehr gut dafür geeignet, deine Seele einfach zur Ruhe zu bringen, deine Gedanken einfach abzuschalten, ja? Weil das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Übung, auch für uns als Christen zu lernen, einfach mal unsere Gedanken abzuschalten. Weil wie willst du über deine Gedanken herrschen letztendlich, wenn du sie nicht mal abschalten kannst? Ja? Also Herrschaft muss ja heißen, ich will dich oder ich will dich nicht. Amen. Ja, wenn ich herrsche über die Katze, die bei mir zur Türe rein will, dann kann ich bestimmen, ob sie bei mir zur Türe reinkommt oder nicht. Ja? Okay? Und so ist es mit deinen Gedanken. Wahre Herrschaft heißt, ich kann auch jederzeit mich entscheiden, darüber denke ich nicht nach. Ja, nachdem du deine Anliegen mit Gebet, Flehen und Danksagung Gott gegeben hast, hast du alles Recht der Welt und sogar alle Pflicht der Welt zu sagen, darüber denke ich nicht mehr nach. Weil es heißt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Amen. Das heißt, du hast dann nicht mehr das Recht, darüber nachzudenken, aus der Sicht Gottes. Alles weitere darüber nachdenken, wäre eigentlich im Kern das, was die Sünde schlechthin ist, nämlich Unglauben. Amen. Das heißt, du bist verpflichtet quasi, in dem Moment, wo du es Gott gegeben hast und wo du es Gott gesagt hast, bist du verpflichtet, diese Gedanken loszulassen. Und dabei kann dir, wie gesagt, es muss nicht, aber ich gebe das nur so als Unterstützung, als Hilfestellung. Ich sage jetzt nicht, weißt du, diese heilige CD ist jetzt der Weg in, was weiß ich, ins geistliche Wachstum. Ich sage nur, die hat mir schon sehr geholfen. Ja. Du kannst eine andere nehmen, also egal. Aber auf jeden Fall diese Übung, deine Gedanken auf Null zu fahren und auch bewusst, ich sage mal so, bewusst über die Einflüsse, die aus dieser Welt so an dich heranbranden, einfach drüber zu gehen. Weil wie von euch wissen, dass die Herrlichkeit Gottes der höchste Raum ist im Geist? Ja? Das heißt, die Herrlichkeit Gottes steht über allem anderen. Weißt, die Herrlichkeit Gottes steht auch über dem zweiten Himmel, wo die ganzen Dämonen hin und her fleuchen und kreuchen. Ja? Zu viele Christen sind zu viel im zweiten Himmel unterwegs. Ja? Und da fangen sie alles mögliche auf und sagen, ja, ich habe den Dämon gesehen und den und der hat da das und oh und da ist das und da ist das. Und dann bist du den ganzen Tag nur im Stress und bewirkst aber letztendlich nicht viel, weil wirkliche Herrschaft ist nur ganz oben. Amen. In der Herrlichkeit Gottes. Und dazu musst du bewusst aussteigen aus diesem Einfluss. Ja, aus diesen, weißt du, es sind nicht immer Dämonen. Manchmal ist es vielleicht einfach, du hast gerade mit jemandem telefoniert und der hat dir halt irgendeine Story erzählt, die ist vielleicht jetzt nicht unbedingt dämonisch, das war jetzt nicht irgendeine Story von irgendeinem Monster, das bei ihm erschienen ist oder von Außerirdischen, die gelandet sind oder so. Aber es war halt einfach irgendeine Story, die halt irgendwie halt weltlich war. Ja? Und dann ist aber deine Seele damit beschäftigt, Und es ist wie drin im System. Spätestens dann, wenn du dich versuchst auszurichten auf die Herrlichkeit Gottes und deine Gedanken loszulassen, dann merkst du, ja, das muss ich jetzt bewusst loslassen, da muss ich bewusst drüber gehen. Amen. Und das gehört zu dieser Übung, sage ich mal, zu diesem Fokussieren wirklich nur noch auf das eine, nämlich auf die Herrlichkeit Gottes. Ja? Du gehst bewusst über diese Einflüsse. Wenn du merkst, oh, da ist ja wirklich was Heftiges, das schießt mir ja richtig durch den Kopf, dann nimm wirklich Autorität auch über den Geist dahinter. Manchmal sind es Geister, die tatsächlich deine Seele bombardieren. Irgendein Geist, der irgendwo losgelassen worden ist und der irgendwo in deiner Seele eine offene Tür gefunden hat. Aber du hast ja vorher gehört, du hast Herrschaft. Amen. Also sagst du, nein, du Geist der Angst oder du Geist von Sorge oder was auch immer oder du Geist von Minderwertigkeit oder was auch immer mich da jetzt beschäftigen will, du Geist von Schwäche, raus aus meiner Seele. Amen. So dass deine Seele an diesen Punkt kommt, wo sie zur Ruhe kommt. Ja? Der Friede Gottes, der höher ist, das ist ja auch interessant, wie es da steht, der Friede Gottes, der höher ist, und eigentlich kannst du auch übersetzen, der höher ist als alle Gedanken, ja? Höher als alle Gedanken. Das heißt, wo kommt der Friede Gottes her? Aus der Ebene, die höher ist als alle Gedanken. Du musst dich also bewusst entscheiden, in diese höhere Ebene zu gehen. Sag mal, ich bin für ganz oben bestimmt. So wirst du leer von dem, was dich letztendlich von deiner Seele her in deinem geistlichen Leben überlagern will. Und was letztendlich das Potenzial hat, zu verhindern, dass dein Geist hervorkommt. Du wirst einfach leer davon. Weißt du, viele Sachen muss man nicht bekämpfen, sondern muss sie einfach loslassen. Ganz viele Sachen. Ja. Wenn es ein Dämon ist, dann sollte es ihm widerstehen und bumm, dann ist es auch wieder erledigt. Ich muss ihn übrigens auch nicht bekämpfen. Ein Dämon bekämpft man nicht. Weißt du, ein Dämon ist nicht wie Ungeziefer, dass man mit einer Sprühflasche so lange besprühen muss, bis es tot ist, sondern, wie du vorher gehört hast, im Namen Jesus ist die absolute Herrschaft. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Also ihr müsst ihm nicht hinterher rennen und ihn nochmal ein bisschen einnebeln und noch ein bisschen Pfefferspray hinterher und was weiß ich was. Müsst ihr nicht, sondern einmal widerstanden, einmal Befehl und zack und Ende. Amen. Kurzer Prozess. Weißt du? Es ist manchmal einfacher, weil manche Christen denken immer, ja, mit Dämonen ist ja besonders heftig. Ich weiß noch, einmal war ich in einem Heilungsgottesdienst und da sind verschiedene Leute aufgestanden. Ich habe verschiedene Leute aufstehen lassen wegen Krankheiten. Einer wurde von Diabetes geheilt. Der hat mir ein paar Wochen später geschrieben, dass er in dem Gottesdienst von Diabetes geheilt worden ist, weil ich gesagt habe, jemand mit Diabetes steht auf und so. Waren so verschiedene Leute und dann stand eine Frau auf in dem Gottesdienst und dann wollte ich sie gerade fragen, was denn bei ihr das Problem ist. Und dann schaut sie mich so an und sagt, bei mir ist das Fall dämonisch. So wie nach dem Motto, also, ich bin ein besonders schwerer Fall. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, was, dämonisch? Und habe so gelacht. Ja. Habe gesagt, was, dämonisch, habe ich gesagt. Dann ist es ja noch einfacher. Ja, ist ja so. Weißt du, wenn irgendwelche Sachen in deiner Seele rumfleuchten, dann ist manchmal, dauert es manchmal eine Weile, bis du diese Sachen einfach irgendwie losgelassen hast, bis du sie abgegeben hast, bis du für alles gebetet hast, für jedes Anliegen und so weiter. Aber wenn es eh klar ist, dass es ein Dämon ist, dann ist ja eigentlich die Sache ganz einfach. Dann raus mit dir. Der Name Jesus und ab. Und dann ist ja noch einfacher. Weißt du, so muss es immer sein. Es ist immer umgekehrt, als das Fleisch des Menschen es denkt. Ja? Das christliche Fleisch denkt immer, oh, wenn es dämonisch ist, dann ist das Heftigste. Oh ja, in Afrika haben sie auch viel Angst vor Dämonen, habe ich festgestellt. Selbst Pastoren teilweise. Die kamen dann zu mir und haben gesagt, ja, also morgen, wenn du dann für Befreiung betest, dann nimm dein Team dazu, dass die dann für die Leute beten wegen Befreiung. Ja, ja, weil die haben Angst, ja. Aber das ist ja falsches Bewusstsein. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben vor Dämonen, weil mit Dämonen ist kurzer Prozess. Ist einfach, ja. Jedes Knie beugt sich im Namen Jesus. Bumm, Schluss, zack, drauf und Schluss. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Also, das Ziel ist, du bist leer von allem anderen und damit bist du frei, dich ausschließlich auf die Herrlichkeit Gottes und auf ihn auszurichten. Und dann kommt die schönste Zeit. Dann kommt die schönste Zeit. Dann meditierst du nämlich über der Herrlichkeit Gottes. Dann meditierst du über Jesus. Oder du meditierst über sein Wort. Worüber kannst du meditieren? Du kannst zum Beispiel darüber meditieren. Es gibt verschiedene Aspekte, über die es sich wirklich lohnt zu meditieren, um deinen geistlichen Menschen hervorzubringen. Zum Beispiel die Aspekte, hinten haben wir übrigens Bibelstellen auf diesen Zetteln, also Blättern, ja, die da hinten... Arbeitsblätter, genau, die da in diesem Plastikständer da sind. Da hast du einige Vorschläge einfach für Bibelstellen, über denen du sehr gut meditieren kannst. Zum Beispiel über all den Bibelstellen, die dir zum Beispiel ein Bewusstsein bauen, wer du bist in Christus. Ja? Wer bin ich in Christus? Du beginnst darüber zu meditieren und sagst, wow, ich bin ein Sohn Gottes. Ha, Hammer. Ich habe nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft, durch den ich rufe, aber lieber Vater. Ja. Und dann machst du dir das bewusst. Ja. Und schon, wenn da noch vorher irgendeine Nuance von Furcht in deiner Seele war, schon merkst du, der Geist gewinnt die Oberhand. Ja. Wichtig ist immer, vorher muss deine Seele etwas runtergefahren sein. Aber dann kann der Geist die Oberhand gewinnen und kann durch das Wort Gottes übernehmen. Du kannst meditieren über dem Wort Gottes. Das war jetzt auch eine Bibelstelle, die ich gerade zitiert habe, aus Römer 8. Ja? Also du kannst immer Bibelstellen natürlich mit reinnehmen. Aber du kannst auch einfach, weißt du, Gott hat kein Problem damit, wenn du einfach auch deine eigenen Aussagen machst, solange sie der Bibel entsprechen. Ja? Sollte natürlich nicht gegen die Bibel sein. Ja? Also beziehungsweise sogar manche Bibelstellen empfehle ich dir nicht mal, darüber zu meditieren. Zum Beispiel, und Judas ging hin und er hängte sich, die klassische Stelle. Ist nicht unbedingt sehr geeignet für deine persönliche Meditation, weil dann könnte der falsche Geist hervorkommen mit der Zeit. Je länger du darüber nachsinnst, irgendwann stellst du das vor, wie war das? Oh ja, und dann der Strick, aha, und der Baum. Ja, ist nicht unbedingt so gesund auf die Dauer. Aber all die Bibelstellen, die zentrale Aussagen des Evangeliums enthalten, sind bestens geeignet zur Meditation. Auch all die Bibelstellen, die enthalten, womit Jesus und der Vater dich gesegnet haben. Ja? All die Segnungen. Du kannst beginnen nachzusinnen über die Segnungen Gottes. Du kannst beginnen darüber nachzusinnen, wer du bist in Christus. Du kannst beginnen nachzusinnen einfach über Jesus als Person, indem du zum Beispiel auf den Evangelien verschiedene Geschichten nimmst, wie Jesus sich bewegt hat, mit, was weiß ich, mit dem blinden Bartimäus, wie er sich da verhalten hat oder wie er sich verhalten hat mit Petrus, als der seinen Fischzug gemacht hat und so weiter, kannst du beginnen darüber zu meditieren. Ja? Oder aber du kannst auch direkt meditieren, einfach über einer einzelnen Frucht des Geistes. Wenn du sagst, wow, irgendwie hat mich der Heilige Geist überführt, ich könnte mal wieder ein bisschen mehr Liebe gebrauchen, ja? Was machst du dann? Dann nimmst du dir einfach 1. Korinther 13, ja, schlägst nach und sagst, okay, das alles, was da steht über die Liebe, das bin ich. Das ist mein neuer Mensch. Das ist Jesus in mir. Das ist mein Geist. Und dieser Geist kommt hervor. Wie kommt er hervor? Indem er das Wort als Nahrung bekommt. Also beginnst du zu meditieren und du sagst, die Liebe ist langmütig. Wow. Am besten, du meditierst dann so, dass es auch dem Wort entspricht, ja. Also sag nicht, die Liebe ist langmütig, sondern sag, die Liebe ist langmütig. Ja? Verstehst du, damit machst du es dir bewusst, mach dir das bewusst. Und dann machst du dir bewusst, ja, die Liebe ist langmütig, Jesus ist die Liebe, Jesus ist in mir, mein Geist ist Liebe, also ich bin langmütig. Amen. Dann machst du dir bewusst. Weißt du, ich glaube nicht, dass du, wenn du jeden Tag, sagen wir mal, du hast jetzt wirklich ein massives Problem mit Ungeduld. Ja? Mal gesetzt den Fall. Ja? Und du hast schon oft gesagt, Herr, gib mir Geduld, aber bitte mach schnell. Und aber ich sag dir eins, krasse Therapie, ja? Wenn du jeden Tag eine halbe Stunde darüber meditierst, ich bin langmütig. Der in mir ist langmütig. Ich bin sowas von langmütig und geduldig. Und das eine halbe Stunde lang, das erfordert ja eh schon Geduld. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass du hinterher nicht verändert bist. Amen. Da tut sich was. Amen, da wird was angeregt. Vor allen Dingen deswegen, weil die Geduld ja sowieso in dir drin ist, wenn du von neuem geboren bist. Jesus lebt ja in dir. Also es wird das angeregt, was in dir drin ist. Und es gewinnt die Oberhand. Die Geduld beginnt, die Oberhand zu gewinnen. Oder die zweite Sache bei Liebe ist, die Liebe ist gütig. Aha, die Liebe ist gütig. Dann stellst du dir den Menschen vor, der dich am letzten Tag am meisten genervt und geärgert hat und wo du wirklich versucht warst, alles andere zu sein als gütig, und dann stellst du dir vor und sagst, ich bin gütig. Ich bin gütig. Ich kann leicht über die Fehler der Menschen hinwegsehen. Ich habe kein Problem damit, auch wenn sie mich total reizen, ich bleibe trotzdem total gütig. Weißt du, wenn du das jeden Tag 5 Minuten machst, dann wird sich dein Verhalten wird sich verändern. Warum? Weil der Geist hervorgebracht wird. Weißt du, das ist nicht Verhaltenstherapie im Sinne von, ich nehme mir jetzt vor, ich bin jetzt anders, sondern dein Geist wird angeregt durch Meditation über dem Richtigen, und weil die Seele heruntergefahren ist, kommt der Geist hervor und er übernimmt das Ruder. Und plötzlich stellst du fest, wow, ich bin ja viel gütiger, ich bin ja viel geduldiger, als ich jemals zuvor war. Und plötzlich stellst du fest, und das ist ja oft das Zeugnis, das wir auch hier bei Glory Life von Leuten hören, die sagen, meine Güte, wenn mir das vor einem Jahr passiert wäre, dann wäre ich total ausgerastet. Aber jetzt habe ich nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und dann denke ich immer, wow, das ist eins der besten Zeugnisse, das ist fast so gut, wie wenn jemand von den Toten auferweckt worden ist. Ja, es ist so. Das eine sind die Gaben, das andere sind die Früchte. Beides ist gleich wichtig. Amen. Beides ist gleich wichtig. Genauso wie ich begeistert bin, wenn du sagst, wow, da wurde der Kranke geheilt, als ich für den gebetet habe. Genauso begeistert bin ich, wenn ich sage, wow, darüber hätte ich mich jetzt vor einem Jahr noch total aufgeregt. Oder darüber, wenn mir das passiert wäre vor einem Jahr, dann hätte ich mir total Sorgen gemacht oder dann wäre ich total zusammengebrochen oder was auch immer. Aber jetzt nicht mehr, weißt du, ist ein totales Zeugnis. Das Einzige ist nur, wir lesen das nicht so oft vor, weil es für die Menschen oft nicht so nachvollziehbar ist. Aber weißt du, es ist mindestens genauso ein Wunder. Amen. Vielleicht sollte man es auch öfters vorlesen, solche Zeugen, ich weiß nicht. Ja? Ja? Aber es hat halt nicht so den Knalleffekt dann. Ne? Ich sag, ja gut, ist halt ein bisschen geduldiger geworden, ist schön. Aber weißt du, wenn du es dir wirklich vergegenwärtigst, weißt du, da kommt der Geist in dir hervor. Da übernimmt der Geist in dir. Du wirst anders, du wirst tatsächlich transformiert, weil dein Geist hervorkommt. Halleluja. Wie viele von euch wollen das? Preist den Herrn. Also du verinnerlichst zum Beispiel die Früchte des Geistes, die Freude, ja. Wenn du einfach tiefer wachsen möchtest in der Freude, dann empfehle ich dir einfach Meditation über einigen Stellen im Philipperbrief. Ja, Philipperbrief ist der Freudenbrief von Paulus. Und da stellst du dir immer dabei vor, während du über diesen Stellen meditierst, wenn er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch und so weiter. Dann stellst du dir immer vor, dass er in dieser dunklen Gefängniszelle saß, dort in Rom, angekettet an den römischen Soldaten, mit dem Latrinenstrom unter seinen Füßen, die Mäuse oder die Ratten an seinen Zehen genagt haben, die Kakerlaken unter seinen Füßen gequietscht haben und so weiter. Und während all diese Dinge um ihn herum waren, schreit er die ganze Zeit immer wieder, euch öfter dasselbe zu sagen, werde ich nicht müde, freut euch im Herrn. Und dann wird dir plötzlich bewusst, meine Güte, ich habe ja wirklich allen Grund, mich zu freuen. Wann war die letzte Kakerlake in deiner Küche? Schau. Wann standst du das letzte Mal über dem Latrinenstrom von deinem Zellnachbar? Preis den Herrn, also dir geht es ja super gut. Ne? Du hast ja wirklich allen Grund, dich zu freuen. Wow, ich habe eine Klospülung bei mir zu Hause. Halleluja, preis den Herrn. Ja, ist so. Ich meine, wenn du nach Afrika gehst, dann denkst du, wow, preis den Herrn. Halleluja. Oder in China, ich war mal in China, ne? Da gibt es auch so manche Sachen. Halleluja. Ja? Also, du machst dir diese Dinge bewusst. Du machst dir das Wort bewusst. Du isst das Wort. Und das Ergebnis ist, Christus gewinnt Gestalt. Christus gewinnt die Oberhand. Ja? Paulus sagt, ich bete, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Du wirst verwandelt in sein Bild. Halleluja. Epheser 4, Vers 23 bis 24, das ist das, was passiert. Ja? Ich glaube, ich habe es am Sonntag auch vorgelesen. Halleluja. Weißt du, Herrn? Ja, da werden einige verwandelt hier. Halleluja. Wo es heißt, Vers 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Haben wir schon, am Kreuz schon abgelegt, in der neuen Geburt abgelegt, der alte. Aber jetzt, was jetzt passiert ist, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Das haben wir nämlich auch schon getan. Aber wir werden erneuert in unserer Gesinnung. Und der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, das ist auch eine gute Sache, ne? Der nach Gott geschaffen ist, weißt du? Ja? In einer Stelle heißt es, seid Nachahmer Gottes. Also damit hat Gott dich geehrt, dass du sein Nachahmer sein kannst. Weißt du, Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, ich bin Gott, ich bin so groß und an mich kommt keiner ran. Und er sagt, nein, seid meine Nachahmer. So wie ich bin, so kannst du in dieser Welt sein. Und alles geht nur darum, dass du dem Zeit gibst, dass du dem Raum gibst und dass du dich darauf ausrichtest, dass dieser geistliche Mensch hervorkommt. Man könnte es auch so sagen, es ist ungefähr so, man könnte es beschreiben mit dem Bild von Jesus, wo er sagt, die Rebe und der Weinstock. Die Rebe wird sich ihrer Verbindung zum Weinstock bewusst. Die Rebe, man könnte es auch nochmal weiter sagen, die Rebe wird sich der DNA des Weinstocks bewusst. Und indem sie sich der DNA des Weinstocks bewusst wird, merkt sie, ich muss Trauben hervorbringen. Amen. Ich kann gar nicht anders. Amen. Da kommen Trauben hervor, weil meine DNA, die DNA des Weinstocks ist es eben nicht, Äpfel hervorzubringen, sondern Trauben. Also kann ich nicht anders, als Trauben hervorzubringen. Weißt du, wenn du dich auf Jesus ausrichtest, wenn du deine Seele runterfährst, zur Ruhe bringst und dein Geist auf Jesus ausrichtest, dann kann am Ende nichts anderes hervorkommen als Jesus. Das ist sehr einfach, weißt du. Da kann der Feind nicht mehr dazwischen, da kann der auch nichts mehr einreden. Ja, da mischt am Ende noch der Teufel mit. Manche sagen ja, ja, wenn du anfängst zu meditieren, dann kommen andere Geister rein, dann mischt der Teufel mit. Ja, klar, wenn du dich auf den Teufel ausrichtest, dann sicher, aber deine christliche Meditation ist ja nicht Ausrichtung auf den Teufel. Das ist das Problem. Gerade die Christen, die davor am meisten Angst haben, die richten sich ständig auf den Teufel aus. Weil sie nämlich ständig meinen, sie müssen noch den Dämon bekämpfen und das und sind im zweiten Himmel unterwegs und ohne Ende und Angst vorm Teufel und ja? Und du wirst verwandelt in dasselbe Bild. Amen. Wenn du den ganzen Tag dich mit dem Teufel beschäftigst, darfst du dich nicht wundern, wenn du abends so aussiehst wie er. Ja, ist so. Aber, ja, aber wenn du dich den ganzen Tag mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigst, mit Jesus beschäftigst, dich auf ihn ausrichtest, was wird dann wohl hervorkommen? Er wird hervorkommen. Seine Persönlichkeit wird hervorkommen. Die Früchte seines Geistes werden hervorkommen und sonst gar nichts. Amen. Seid ihr da dabei? Glaubt ihr das? Halleluja. Komm, dann stehen wir mal auf zusammen und beten zum Schluss zusammen. Danke, Vater. Ja, beten wir zusammen. Danke, Vater, für dein vollkommenes Werk an mir. Du hast alles in mich reingelegt. Was dich ausmacht. Und was somit zu meiner Identität gehört. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, durch das Wort Gottes immer mehr diesen geistlichen, inneren Menschen hervorzubringen und ihm die Oberhand zu geben über meine Seele, über mein Fleisch und auch über meinen Körper. Ich entscheide mich heute Abend für diesen Weg. Diesen Weg des Geistes. Ich entscheide mich, dir Raum zu geben, Heiliger Geist, sodass du mich lehren kannst, meinen Geist hervorzubringen. Danke, Jesus. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Danke, dass du mein Herz voll machst. Mit allem, was dich ausmacht. Sodass alles, was aus mir herauskommt, dir gemäß ist. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Ja? In Jesu Namen. Ich segne euch. Ich segne euch, gerade auch jetzt in dieser nächsten Zeit, ich segne euch wirklich mit einem Schub des geistlichen Wachstums in Jesu Namen. Weißt du, das ist so wichtig. Weißt du, viele Christen wollen immer nur Gaben des Geistes in Aktion. Immer nur das Übernatürliche, diese Manifestation. Verstehst du? Aber das ist mindestens genauso wichtig. Das ist die Grundlage für alles andere. Also segne ich dich jetzt in dem Namen Jesus wirklich mit einem Schub von geistlichem Wachstum. Und die Zeichen und Wunder werden dir sowieso folgen. Und die Gaben des Geistes kommen auch hervor. Und die werden trainiert und preist den Herrn. Und dann hast du das ganze Paket. Dann kommt die Ganzheit Gottes in dir hervor. Die mächtigen, starken Gaben des Geistes kombiniert mit diesen kostbaren, herrlichen Früchten des Geistes. Einfach mit ihm, der hervorkommt. Und die Menschen, wenn sie dich sehen, dann sehen sie nicht mehr einfach nur einen Menschen, sondern dann sehen sie Jesus. Und sie werden zu ihm gezogen. In Jesu Namen. Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke für diese Schule, Herr. Danke, Vater, für all die Schüler, Herr. All die Online-Schüler auch, Vater. Danke, Herr, dass überall im ganzen Land der Geist der Söhne und Töchter aufsteht, die Oberhand gewinnt, dass dieser teilweise noch schlafende Riese sich erhebt in Macht und in Kraft und in Herrlichkeit. Überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Frankreich, in Israel und wo auch immer sonst noch Schüler dazukommen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, danke, danke. Und dass so diese Welt verändert wird und nicht mehr die gleiche ist. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.